Einheit 5. Meine Stadt, meine Zeit. A1. Hier ist meine Bank. Das ist unsere Post. Und hier ist der Marktplatz. Dort ist der Bahnhof. Und hier ist das Kino. Hier ist der Park. Und dort ist der Spielplatz. Die Schule ist in der Bahnhofstraße. Das Café ist am Marktplatz. Das Rathaus auch. Das Bürgerbüro ist im Rathaus. Hier ist mein Supermarkt. Hier kaufe ich ein. Die Polizei ist in der Hauptstraße. Die Apotheke auch.